Ich hatte so viele vergangene Tage mit dir, doch ich frag mich schon nur wofür. Wofür war die Zeit denn gut, außer Stress ohne Ende, weit hinter einer eisernen Tür. Ich wollte nie, dass es so kommt, denn nur du warst das passende Teil für mich. Die Sonne der Welt, die für immer jetzt fehlt und nur Kälte bringt ohne ein wärmendes Licht. Und ich sitz nur dicht und allein daheim, denn die Zeit ist für immer vorbei. Mein Baby, bye bye, jetzt bist du frei. Ich geh die Amok durch Zeiten des Likes, denn ich weiß genau, dass alles im Arsch ist und wir uns die wieder ansehen. Denn nichts bleibt ungeschehen, dieser verdammten Welt, wo wir untergehen. Oh ja, sie wird sich weiter drehen und niemand erinnert sich dann noch an uns. Doch ich muss weitergehen, werd weitersehen als das, was kommt und zwischen den Zeilen, was sie hinterlassen. Denn eines verdammten Tages müssen wir beide das alles mal loslassen. Manchmal ist der Hass am Ende alles, was uns bleibt. Egal, ob man dagegen ist, der wächst mit der Zeit. Morgen ist schon gestern und der Weg nicht mehr weit. Doch ich bete, dass es dir gut geht und dass Gott mir verzeiht. Denn manchmal ist der Hass am Ende alles, was uns bleibt. Egal, ob man dagegen ist, der wächst mit der Zeit. Morgen ist schon gestern und der Weg nicht mehr weit. Doch ich bete, dass es dir gut geht und dass Gott mir verzeiht. Sag mir, was soll ich denn heute noch tun? So vieles im Leben ist gegen mich jetzt. Ich gehe meiner Zukunft entgegen, doch finde kein Sinn mehr. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Alles ist anders geworden seit damals, seitdem wir uns nicht mehr sehen, girl. Viele Probleme sind größer geworden und ich kann's nicht verstehen, girl. Will nicht sehen, dass Homes sich nicht mehr melden und Memories täglich verblassen. Wie sagen nun alte Legenden, doch muss damit leben und leben lassen. Die Welt war Zeit, als Lift noch frei war. Musik unser Ding, unsere Richtung gezeigt hat und jeder von uns wie eine Weile mal live dabei war. Aber scheinbar ist nix von Dauer, denn jeder geht heute seinen eigenen Weg. Die Leute von damals sind anders geworden, man fragt sich noch kaum, wie es einem geht. Zeit vergeht und ist es noch immer daheim und schreibt auf Beats. Und das ist fast alles, was mir am Ende noch blieb. Rap for life, die Road and Streets.